Erster, ich habe alles genau beobachtet und verstanden, die Gerechten und Weisen und ihre Taten sind in Gottes Hand. Der Mensch weiß nicht, ob er Liebe oder Hass erfahren wird, denn alles liegt noch vor ihm. Zweiter, allen Menschen kann dasselbe passieren. Gerechte und Ungerechte, Gute und Reine, Opfernde und Nichtopfernde, alle erleben das gleiche Schicksal. Es gibt keinen Unterschied zwischen dem Guten und dem Sünder, dem, der schwört, und dem, der einen Schwur meidet. Dritter, es ist schlimm, dass allen Menschen unter der Sonne dasselbe Schicksal widerfährt. Deshalb sind die Herzen der Menschen voller Bosheit und Wahnsinn, solange sie leben. Danach gehen sie zu den Toten. Vierter, solange jemand zu den Lebenden gehört, gibt es Hoffnung. Denn ein lebendiger Hund ist besser als ein toter Löwe. Fünfter, die Lebenden wissen, dass sie sterben werden. Die Toten aber wissen nichts mehr und bekommen keinen Lohn, denn man vergisst sie. Sechster, ihre Liebe, ihr Hass und ihre Leidenschaft sind längst vorbei. Sie haben nie wieder Anteil an dem, was unter der Sonne geschieht. Siebter, geh und iss dein Brot mit Freude und trink deinen Wein mit frohem Herzen. Denn Gott hat deine Taten schon lange gut geheißen. Achter, deine Kleider sollen immer weiß sein und es soll dir nie an Öl für dein Haupt fehlen. Neunter, genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, alle Tage deines kurzen Lebens, das Gott dir unter der Sonne gegeben hat. Denn das ist dein Anteil am Leben und der Lohn für deine Mühe, die du unter der Sonne hast. Zehnter, alles, was du mit deiner Kraft tun kannst, das tu. Denn im Totenreich, wohin du gehen wirst, gibt es weder Arbeit noch Pläne, weder Wissen noch Weisheit. Elfter, ich sah auch unter der Sonne, dass nicht die Schnellsten das Rennen gewinnen und nicht die Stärksten den Krieg. Auch die Weisen haben nicht immer Brot, die Klugen nicht immer Reichtum und die Verständigen nicht immer Gunst. Stattdessen hängt alles von Zeit und Zufall ab. Zwölfter, der Mensch kennt seine Zeit nicht. Wie Fische, die in einem bösen Netz gefangen werden, und wie Vögel, die in einer Schlinge gefangen werden, so werden auch die Menschenkinder vom Unglück überrascht, wenn es sie plötzlich überfällt. Dreizehnter, ich sah auch dies als ein Beispiel von Weisheit unter der Sonne, und es beeindruckte mich sehr. 14. Es gab eine kleine Stadt mit wenigen Einwohnern. Ein mächtiger König kam, umzingelte sie und baute große Belagerungswerke gegen sie. 15. In dieser Stadt lebte aber ein armer, weiser Mann, der die Stadt durch seine Weisheit rettete. Doch niemand erinnerte sich an diesen armen Mann. 16. Da dachte ich, Weisheit ist besser als Stärke. Aber die Weisheit eines armen Mannes wird oft verachtet, und seine Worte werden nicht gehört. 17. Die ruhigen Worte eines Weisen sind besser als das laute Geschrei eines Herrschers unter Narren. 18. Weisheit ist besser als Waffen. Aber ein einziger Sünder kann viel Gutes zerstören.